Es ist Freitag, wir sind im Haus Meinusch, wo Lena Störfaktor ihr Konzert gegeben hat. Sie hat Lieder gespielt von ihrer Platte, die Angst vor den Gedanken verlieren. Und wir sprechen mit Lena über Hip-Hop, über Rap, über unerhörte Stimmen und über Häuserbesetzungen. Du fühlst dich unerhört, unerwünscht und ungefragt, weil es drauf ankommt, wer du bist, wenn du den Mund aufmachst. Viele werden nicht gehört, unsichtbare Repression, kriegen gar nicht mehr den Mund auf, wenn sie merken, dass es sich nicht lohnt. Du fühlst dich unerhört, unerwünscht und ungefragt, weil es drauf ankommt, wer du bist, wenn du den Mund aufmachst. Viele werden nicht gehört, unsichtbare Repression, kriegen gar nicht mehr den Mund auf, wenn sie merken, dass es sich nicht lohnt. Du hast einen Track, der heißt Unerhört, wo du über Stimmen redest, die nicht gehört werden. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass es halt genau, dass es halt in der Gesellschaft, in der wir leben, einfach Minderheiten gibt, die, wenn sie etwas beitragen wollen zu ihrer Lage und zu ihrer Position oder wie es ihnen geht, einfach so, dass sie einfach wenig Gehör finden. Und das wollte ich damit einfach ausdrücken. Und das hat auch viel mit mir selber zu tun, so, weil ich einfach auch meine Anliegen früher, wo ich jetzt weiß, warum sie vielleicht nicht gehört werden, immer dieses Gefühl hatte, okay, ich habe nicht viel beizutragen und das interessiert die Leute jetzt nicht und das interessiert auch nicht die Mehrheitsgesellschaft. Und damit wollte ich einfach sagen, auch durch das Rappen und so habe ich halt kann ich was ausdrücken und habe die Form, mich auszudrücken. Und genau das wollte ich damit halt alles in diesen Track reinpacken. Und in einem weiteren Track sagst du irgendwie Freiraum in den Köpfen, Freiraum in der Straße, Freiraum entstehen in der Seifenblase. Also das mit der Seifenblase jetzt habe ich wahrscheinlich einfach nur genommen, weil es so das schön bildlich beschreibt. Und weil Seifenblase ja so abgetan wird als so, ja, das ist nur eine Seifen, also das ist nur ein Traum oder das ist nur irgendein Quatsch so. Und dass sozusagen auch die Gedanken, die man sich macht, so, dass die einfach sinnvoll sind und sehr wichtig sein können, auch für politischen Aktivismus. Also dass, wenn ich halt mir Gedanken mache, der Track heißt ja die Angst vor den Gedanken verlieren, und dass oft die Gedanken sozusagen die Veränderung bewirken, auch in sich selber, also nicht nur im System, sondern auch über die eigene Rolle im System, oder die Erkenntnis über sich selber, wenn man versucht, ein bisschen ehrlich zu sich selber zu sein und seine Schwächen zu erkennen, dass das einem manchmal Angst macht, aber dass es für mich eigentlich eine Voraussetzung ist für den politischen Aktivismus, in alle Richtungen zu denken und nicht nur einseitig. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. In deinem Kopf fängt der Freiraum an. Wir machen da oben den ersten Schritt zu einem Aufstand. Menschen sammeln sich zusammen wie Gedanken, die sich zusammenfügen und als Kollektiv gemeinsam hier die Wahrnehmung verschieben. Die Ordnung durcheinander bringen und sie neu sortieren können wir, wenn wir die Angst vor den Gedanken mal verlieren. Auch wenn sie verwirren, wenn du dir erstmal den Kopf zerbrichst, dann schützt sich auch nicht das Visier vor deinem Gesicht. Selber denken ist geil, aber manchmal auch nicht leicht, und es sucht sich die Bequemlichkeit schnell jemand, der die Richtung weiß. Leider zahlen wir meistens diesen Preis um unsere Fähigkeit, selbst zu handeln, und so bleibt es nur bei der Gelegenheit. Die Wand, die wir vor unserer Nase haben zu durchbrechen, die Zähne zu fletschen und den sinnlosen Gesetzen die Stirn zu bieten, die Käfigstangen zu verbiegen, den Beton aufzubrechen und die Räume, die verborgen liegen, zu nutzen, zu erkämpfen und was draus zu machen, Freiräume zu schaffen, unser Leben auszupacken. Die Räume werden halt gebraucht und die sind wichtig, und deswegen ist es ja, ich meine, oft ist ja auch diese Straßenkampf oder so Häuser besetzen oder so, das sind auch oft so einfach ältere Parolen, die man dann vielleicht so rezipiert oder einfach dann so diese Parolen in sich verinnerlicht hat, aber dass auf jeden Fall nochmal auch wichtig ist, darüber nachzudenken, was bedeutet denn der Freiraum und wieso brauchen wir die Räume und genau, was kann man machen, um auch im Kopf sich diese Freiräume zu schaffen, auch etwas zu denken, weil ich meine, bei Besetzung zum Beispiel geht es ja auch darum, so, können wir das schaffen, schaffen wir das, also das ist ja auch begrenzt, die Möglichkeit, und so ist es halt auch mit den Gedanken, dass einfach oft Dinge gar nicht gedacht werden, weil man gar nicht möglich, also weil Dinge wie, also als selbstverständlich gelten, so, ne, also wenn man irgendeinen seltenen Gedanken hat und man denkt so, ah nee, das ist aber jetzt, das kann ich jetzt abtun, weil die Voraussetzung dafür nicht gegeben ist, und dass man einfach das weiterdenkt, auch wenn es einem wenn einem gesagt wird, die Dinge sind so selbstverständlich, wie sie sind, und das einfach nochmal zu hinterfragen, danach zu fragen, anstatt sich zufrieden zu geben mit der, ja, ist halt so und bleibt halt so. Du hast einen Satz, irgendwie die Karriere macht eins, wo der Karriere geht nur allein, so. Der Track heißt, glaube ich, tadelloser Lebenslauf irgendwie. Mhm. Und du kritisierst irgendwie so den angepassten Menschen, oder? Den Menschen, der sich so voll für den Job irgendwie begeistert und dafür glüht, so. Was ist dein Problem damit? Ich finde es nicht unbedingt problematisch, wenn Leute jetzt einen guten Job haben oder so. Also das ist, finde ich, das kann auch okay sein. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, jeder, der einen guten Job hat, ist irgendwie blöd oder so. Aber dieses Karriere und dann über Leichen gehen, also es gibt ja auch, man zahlt ja auch einen Preis dafür. Und ich habe den Track halt einfach, ich habe den geschrieben, weil ich irgendwie so einen Artikel über so eine Elite-Uni gelesen habe, wo irgendwelche Jugendlichen da halt dann nach der Schule hingehen und dann einfach, dann geht es darum, einen tadellosen Lebenslauf zu haben. Wenn du da eine kleine Lücke drin hast, dann ist das schon nicht gut für den Lebenslauf. Und dann aus der Motivation, also ich habe das gehört und dachte mir einfach so, ey, ganz ehrlich, so, wieso? Also das zum Beispiel, das auch so ein Hinterfragding. Also da denke ich mir sofort, okay, wozu ein tadelloser Lebenslauf, wozu um jeden Preis die Karriere? Das sind Werte, die ich jetzt nicht vertreten kann. Und wenn Leute die für sich vertreten, dann sollen die das machen, aber das ist ja auch in der Leistungsgesellschaft so ein Ding, so, ja, mach Karriere, setz dich durch, mach andere platt, sei besser als alle anderen und scheiß auf, was um dich rechts und links passiert, so, geh deinen Weg und bla bla bla, und so ein neoliberales Ding auch oder generell ein kapitalistisches Ding, und deswegen habe ich den Track gemacht. Schule, Abi, Auslandsjahr, ja, so sieht das gut aus, dritte Fremdsprache kann auch nicht schaden, das ist die sichere Seite. Auch du kannst es weit bringen, auch wenn du dir das noch nicht...